بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, herzlich willkommen in unserer Unterrichtsreihe über die Aqida. Wir haben letzte Woche schon erklärt, was Aqida bedeutet. Und inshallah fangen wir heute mit dem ersten Punkt von der Aqida an. Und der ist Tawhid. Wir haben gesagt, Tawhid ist eine Unterkategorie von Aqida. Und er ist die wichtigste Kategorie von der Aqida, die wir lernen müssen. Das ist die erste Basis. Und das ist das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Über unseren Schöpfer. Tawhid selber bedeutet, kommt von dem Wort Wahada, Yuwahidu, eins machen. Wahada, Yuwahidu, eins machen, etwas zu einer Sache machen. Wie, wenn du zum Beispiel sagst, La yakhruj min al-bayt ahadan illa Muhammad. Wenn du sagst, keiner geht aus dem Haus raus, außer Muhammad. Was hast du gemacht? Das heißt, alle sind zu Hause geblieben, aber nur einer ist rausgegangen. Wenn du sagen würdest, nur Mohammed ist rausgegangen, hättest du ihn nicht vereinzelt oder eins gemacht. Ja? Nur Mohammed ist, bedeutet nicht, dass er der Einzige ist, der rausgegangen ist. Ja? Oder wenn du sagst, La yaqum min al-majlis ahadan illa Khalid. Ja? Oder wenn du sagst, keiner ist aufgestanden, außer Khalid. Ja? Keiner ist aufgestanden, außer Khalid. Um das wörtlich zu erklären, überhaupt das Tawhid. Ja? Tawhid bedeutet ein Gott glaube. Ja? Ein Gott glaube. Aber jetzt sprachlich gesehen, ist das eins machen, wenn du eine Sache eins machst. Ja? Es gibt, keiner hat etwas gemacht, außer der. Keiner ist aufgestanden, außer Mohammed. Keiner ist gesessen, außer Fatima. Ja? Dieses eins machen. Wenn ich sage zum Beispiel, Mustafa trägt eine blaue Hose, ja? Habe ich jetzt die anderen ausgeschlossen damit? Nein, ich habe nur diese Sache erwähnt, um das sprachlich festzustellen. Terminologisch gesehen, also im islamischen Sinne, bedeutet das Ifradullahi Ta'ala. Ifradullahi Ta'ala. Das heißt, dass du Allah subhanahu wa ta'ala eins machst. In was? Die Gelehrten haben das in unserer Zeit in drei Sachen aufgeteilt. Ar-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma, Al-Sifat. Ja? In seiner Herrschaft, in seiner Anbetung, also in der Anbetung und in den Namen und Eigenschaften. Und wir werden darauf inshallah einzeln eingehen. Ich gebe euch mal nur ein paar Beispiele. Und das sind auch gleichzeitig die Kategorien von Tawhid. Also Tawhid, islamischen Sinne bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala eins macht in was? In der Herrschaft, in der Anbetung und in den Namen und Eigenschaften. Ja, diese Sachen sind, alhamdulillah, bekannt. Und das sind gleichzeitig auch die drei Kategorien, die unterteilt werden. Und es gibt keine vierte Kategorie. Und diese drei Kategorien kann man nicht voneinander trennen. Ja, weil früher war das nicht bekannt, diese drei Kategorien, weil es war eine Sache. Tawhid ist eigentlich eine Sache. Ja, ein Kapitel. Aber die Gelehrten haben das für uns, alhamdulillah, und drei Kategorien aufgeteilt, damit wir das besser verstehen. Und damit wir auch verstehen und die Unterschiede sehen. Zum Beispiel At-Tawhid al-Rububiyya. At-Tawhid al-Rububiyya ist in der Herrschaft. Was kann man unter der Herrschaft verstehen? Die Herrschaft ist, dass du sagst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der Schöpfer ist. Er ist der Schöpfer. Der einzige Schöpfer. Es gibt keinen anderen Schöpfer. Oder kennt ihr jemanden, der einen Menschen schaffen kann, außer Allah? Nein, also Allah ist der Einzige in seiner Schöpfung. Also der ist der einzige Schöpfer. Er ist der König der Könige. Er ist derjenige, der den Himmel vom Himmel den Regen herabkommen lässt. Der vom Boden die Pflanzen wieder hervorkommen lässt als Essen für uns. Und deswegen sagt man Ifradullah Ta'ala bi af'alih. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Taten eins macht. Das ist Tawhid al-Rububiyya, dass man Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Taten, es gibt niemanden, der das tun kann, was Allah subhanahu wa ta'ala tut. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Er bringt das Tote aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ala lahul khalq wa huwa al-amr. Für ihn obliegt alleine das Schöpfen, ja, und die Angelegenheit, der Befehl. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Walillahi mulku samawati wal ard. Ja, das ist wegen dem König der Könige. Allah gehört die Himmel und die Erde. Es gibt keinen anderen Besitzer. Noch nie in der ganzen Weltgeschichte ist jemand aufgestanden und gesagt, die Himmel und die Erde gehören mir. Ja? Man hat zwar von Pharaon gehört, ja, ich bin euer einziger Herr, betet mich an. Aber noch nie gab es in der Menschheitsgeschichte einen, der gesagt hat, die Himmel und die Erde, die Sterne, das habe ich erschaffen, das ist meins. Weil er sich diese Sache nicht zuschreiben kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er sagt zu euch, sagt, wer versorgt euch von Himmel und der Erde? Wer lässt den Regen kommen? Und lasst dieser Regen geht in die trockene, zerbröselte Erde und lasst aus dieser Erde Pflanzen hervorkommen, dass ihr davon esst. Ja? Oder wer besitzt die Himmel und die Erden? Ja? Oder wer gab euch das Hören und euer Augenlicht? Ja? Wer lässt sterben? Und wer lässt aus dem Toten wieder Lebendiges hervorkommen? Subhanallah, schaut mal, die Erde, wenn sie trocken ist, wenn sie zerbröselt, ist sie tot. Ja, man sagt dann, ja, da kann man nichts mehr anbauen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat die Kraft dazu, indem er Regen herabsandt. Und der Regen geht in diese zerbröselten Ecken, in diese zerbröselten Rinnen, geht er rein. Er hat die Kraft und er als Einziger hat die Kraft dazu, da aus dem Toten Lebendiges wieder hervorzubringen. Und aus dem Lebendigen tot zu machen. Ja? Wir werden alle sterben. Daran gibt es keinen Zweifel. Und es gab noch nie etwas Sichereres außer den Tod. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Und wem gehört die Angelegenheit? Wer hat das Sagen sozusagen? Wer ist der Befehlshaber? Wer ist derjenige, der die Angelegenheit kontrolliert, außer Allah? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Dann, wenn du das die Leute fragst, dann werden sie zugeben müssen, Allah. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann diese Sache. Dann sagt er, فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dann sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihnen, wollt ihr nicht endlich euch fürchten? Wollt ihr nicht nachdenken? Wollt ihr euch nicht endlich ergeben? Das mal zu Tawhid al-Rububiyyah, um das zu verstehen. Wir werden noch später genauer darauf eingehen. Ich mache jetzt nur eine kleine Einführung, bis wir mit dem eigentlichen Buch, was ich vorhabe, inshallah, anfangen. Damit ihr einen Überblick bekommt. Tawhid al-Uluhiyyah, auch Tawhid al-Ibadah genannt, die Einsmachung in der Anbetung. وهو إفراد الله بأفعال العباد. Das sozusagen, dass die Diener Allah in der Anbetung eins machen. Dass die Diener Allahs, Allah subhanahu wa ta'ala, den Schöpfer in der Anbetung eins machen. Deswegen hat Uluhiyya, weil Uluhiyya kommt von Ilah, bedeutet Göttlichkeit. Tawhid al-Uluhiyya sozusagen eins machen in seiner Göttlichkeit. Aber gemeint ist Tawhid al-Ibadah. Tawhid in der Ibadah, in der Anbetung. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala eins machst in der Anbetung. Und wir werden darauf noch detaillierter eingehen. Aber Beispiele sind das Gebet, das Fasten, die Hajj. Ja, diese Angelegenheit, dass du diese Sachen nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Aber auch At-Tawakkul, das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Die Angst, ja, dass du nur Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir werden darauf eingehen, Unterschiede von Angst. Und dass du bittest, wenn du bittest, dass du nur von Allah bittest und so weiter. Als Beispiele dafür sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und wir kennen das. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur dafür erschaffen, mir zu dienen. Ja? Und ganz wichtig, dienen, und das wird nachher inshallah auch noch kommen, dienen bedeutet hier nicht, dass du 24 Stunden lang betest und fastest, weil das wirst du nicht schaffen. Ja, dienen bedeutet, يوحدون, ja, dass du Allah subhanahu wa ta'ala eins machst. Dass du erkennst, dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt, dass er ein Einziger ist und dass er keine Partner hat. Das bedeutet Ya'budun hier. Viele verstehen das falsch. Das ist auch ein Grund, eine Erklärung zu dem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ja, wer bezeugt, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und dass Muhammad sein letzter Diener und Gesandter ist, der kommt ins Paradies. Das bedeutet, das ist dieser Vers, wo man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, um Allah anzubeten. Und anbeten bedeutet in erster Linie Tawhid. Dass du anerkennst, dass du verstehst, was ist Tawhid? Wie mache ich Tawhid richtig? Wie praktiziere ich richtig? Das ist eine Glaubenssache und eine Sache, die du von Herzen machst. Da fängt der Glaube an. Da fangen die Taten an. Denn wenn du Taten machst und dein Tawhid ist nicht richtig, dann sind deine Taten umsonst. Wenn du viel betest, aber du betest, damit die Leute sehen und sagen, Mashallah, der betet viel, dann sind deine Gebete flöten. Ja, die gehen flöten, brauchst du eigentlich gar nicht beten. Inshallah, später dazu mehr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Er sagt, betet Allah an und gesellt ihm nichts bei. Und hier auch dasselbe. Wa'budu bedeutet yuwahhidu. Ja, macht Allah eins und gesellt ihm nichts bei. Macht Allah eins, weil viele verstehen das falsch. Viele denken, ja, guck mal, Allah hat uns erschaffen, dass wir 24 Stunden beten. Aber Allah schafft keiner. Kennt ihr irgendjemand, der schafft 24 Stunden beten, ohne zu schlafen? Ja? Ohne auf Toilette zu gehen? Zu fasten? Oder sonst andere Sachen? Ein Zustand, kannst du die ganze Zeit Angst haben? Die ganze Zeit glücklich sein? Das ist ein Zustand, den kannst du nicht schaffen. Aber eine Sache kannst du immer machen. Und zwar anerkennen, dass es einen Schöpfer gibt, der dich erschaffen hat, der dich nicht sinnlos hier auf die Welt gelassen hat. Dass er ein Einziger ist. Weil was passiert, wenn es zwei ist? Die streiten sich. Hä? Die werden sich streiten. Das ist das einfachste Beispiel. Der eine sagt, ich will heute Sommer, der andere sagt, nee, ich will Winter. Ja, gibt es Probleme. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Er sagt, wenn es mehr Götter gäbe als einen, dann würden die Menschen verloren. Weil der eine will Regen, der andere will Sommer und dann durcheinander. Der andere sagt, ich schicke einen Wind, der andere sagt, nein, lass die in Ruhe. Gibt es nur Streit. Das ist nur kurz erklärt, inshallah. Und dass du ihm nichts beigesellst in der Anbetung, dass du keine Vermittler nimmst. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala kannst du direkt anbeten. Kannst du direkt rufen. Du kannst direkt sagen, ja Allah. Muss nicht zu irgendjemandem sagen, hey, geh mal bitte für mich sprechen. Er ist der König der Könige, aber er braucht keinen Vermittler. Und das ist das Schöne, subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُوا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben vor dir, zu wem? Zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben vor dir nur Gesandte entsandt und ihn nur offenbart. Ja, wir haben nur Sachen offenbart, was? لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. Er sagt, es gibt keinen Gott außer mir. Da haben wir zu jedem Propheten, zu jedem Gesandten haben wir das Gleiche gesagt. Da haben wir ihn offenbart, La ilaha illa ana, fa'budun, betet mich an. Und das ist der Unterschied, nebenbei, das ist der Unterschied zwischen den anderen Schriften, zwischen der Bibel oder der Tora oder sonst was. Das ist der Unterschied. In unserer Bibel, in unserem Koran steht eindeutig drin, wer Allah ist, dass er ein Einziger ist und dass wir ihn anbeten sollen. Er sagt, La ilaha illa ana. Es gibt keinen Gott außer mir. So betet mich an. So erkennt das an, dass ich nur ein Einziger bin. Akzeptiert das endlich, dass ihr einen Schöpfer habt, dass er nur ein Einziger ist. Macht in diesen Sachen eins. Und subhanallah, es gibt Brüder und Schwestern, vielleicht sind sie nicht so stark im Gebet oder im Fasten oder in anderen Sachen. Aber sie erkennen diese Sache an. Sie wissen, dass es nur einen Gott geben kann. Und sie fürchten sich vor ihm und sie respektieren ihn und sie haben Vertrauen auf ihn. Und diese Sache ist das, was sie geretten wird. Und von den Zeichen der Stunde ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass nichts mehr übrig bleiben wird, außer La ilaha illallah. Oder dass sie sagen Allah, Allah. Zwei Überlieferungen. Und der Überlieferer ist Abu Hudhaifa. Und er erzählt das den Leuten. Und dann sagt einer, was nützt ihnen La ilaha illallah? Ohne Beten, ohne Fasten, ohne das. Was nützt ihnen das? Und er wendet sich ab. Dann sagt er, was nützt ihnen das? Weil die waren so. Die haben gesagt, du kannst nicht nur einfach eine Sache sagen und tust es nicht. Ja, du kannst nicht zu deiner Frau sagen, zu deinem Kind sagen, ich liebe dich und gib keinen Beweis dafür. Ja? Die waren so, die haben das richtig verstanden. Das heißt, wenn die gesagt haben, La ilaha illallah, sind Taten gefolgt. Er hat gesagt, was nützt ihnen das? Und er hat sich abgewendet. Er hat ein drittes Mal gefragt, was nützt ihnen das? Und dann hat sich Abu Hudhaifa zu ihm gewendet und hat gesagt, es wird sie aus dem Höllenfeuer retten. Es wird sie aus dem Höllenfeuer retten. Es wird sie aus dem Höllenfeuer retten. Subhanallah. Und das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel, dass wir nicht aus dem, dass wir nicht ins Höllenfeuer kommen und dass wir im Paradies mit Allah subhanahu wa ta'ala und den Propheten sein werden. Zur dritten Kategorie, Tawhid, Asma wa Sifat, dass wir Allah eins machen in den Namen und Eigenschaften, ja, bedeutet, dass wir den Menschen nicht die Namen und Eigenschaften zuschreiben, die Allah hat, und dass wir Allah nicht die Namen und Eigenschaften von den Menschen zuschreiben. Beispiel, wir hören, oder? Und Allah hört auch. Aber ist das das Gleiche? Ist es nicht. Allah ist allhörend. Und wenn einer von uns nur zwei, drei andere Sachen hören würde, wir würden durchdrehen. Ha? Wir würden damit nicht klarkommen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist allhörend und er kommt damit klar. Doch wir hören auch, aber es ist nicht das Gleiche. Das heißt, Allahs Hören ist anders und unser Hören ist anders. Allah ist allsehend, Allah sieht und wir sehen. Aber er ist allsehend und wir haben nur ein begrenztes Sehen. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala hat die vollkommenen, perfekten Eigenschaften. Wir schreiben keine negative Eigenschaft zu. Es gehört sich nur dem Schöpfer göttliche Eigenschaften zuzufügen. Weil es kommen immer solche Schlaumeier mit solchen satanischen oder atheistischen Sachen, die sagen, kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht tragen kann? Oh, was ist das für eine Frage? Da kannst du gleich fragen, kann Gott auf Toilette gehen? Hä? Das sind Sachen, die kannst du nicht vergleichen. Du kannst den Schöpfer nicht mit der Schöpfung vergleichen. Das, was du tust, vergleichst du nicht mit dem Schöpfer, weil er ist der Allmächtige. Aber wenn du antwortest, nein, er kann nicht, also kann er nicht alles. Nein, er kann, also kann er doch nicht alles. Das ist ein Paradoxon, das wird nicht funktionieren und diese Frage stellen wir nicht dem Schöpfer, weil er hat die erhabenen Eigenschaften, die perfekten Eigenschaften. Er ist eins und wir schreiben ihm nur positive Eigenschaften zu, keine negativen. Sagt, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, er ist der Einzige. Und ihn trifft weder Schlummer noch Schlaf. Das heißt, Allah schläft nicht. Und Allah schlummert auch nicht. Wisst ihr, was Schlummer ist? Das ist das hier. Wenn du so kurz am Einnicken bist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nur diesen Schlummer hätte, ein einziges Mal, würde die Himmel und die Erde alle zusammenbrechen. Ha? Wird alles zusammenbrechen. Subhanallah. Aber so ist Allah. Allah ist nicht müde. Er wird nicht müde. Er braucht kein Essen. Er braucht kein Trinken. Er hat die perfekten Eigenschaften. Subhanallah. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Er sagt, nichts ist so wie er. Nichts ist so wie er. Du kannst niemanden gleich vergleichen wie er. Nichts ist so wie er. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ. Sprich, er ist einer. Ja? Aber trotzdem sagt er, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Trotzdem sagt er, er ist hörend und sehend. Das heißt, er hat Eigenschaften, die unseren Eigenschaften ähneln, aber die sind nicht so wie unsere. So wie es seiner Majestät gebührt, so sind die Eigenschaften. Seine Eigenschaften, die uns ähneln, vergleichen wir nicht. Und die Eigenschaften, die wir haben, die negativ sind, die schlecht sind, wir schlafen, auf Toilette gehen, essen, trinken, Sachen, die wir notwendig haben, schreiben wir ihm nicht zu. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Und Allah subhanahu wa ta'ala gehören die schönsten Namen, so ruft ihn damit. Die schönsten Namen. Nur die schönsten Namen gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ. Und lasst diejenigen, die Allah was beigesellen in seinen Namen, ha? سَيُجَازَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und wir werden ihnen ihren Lohn oder ihre Strafe geben für das, was sie taten. Und das sind Beispiele für Asma al-Wasifat. Und ganz wichtig in Asma al-Wasifat ist, dass wir in Sachen zuschreiben, min غَيْرِ takyif. Und das sind vier Eigenschaften, die die Gelehrten gemacht haben. Min غَيْرِ takyif, وَلَا تَمْثِيل, وَلَا تَحْرِيف, وَلَا تَعْتِيل. Müssen wir aufschreiben. Inshallah. Kennt ihr schon, ja? Inshallah. Was heißt min ghayri takyif? Min ghayri takyif heißt, wir akzeptieren seine Eigenschaften, ohne zu fragen, wie. Beispiel: Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah sagt im Koran, dass er ein Gesicht hat, dass er eine Hand hat, dass er sehend ist, dass er existiert, dass er hörend ist. Aber wir sagen, wir stellen uns nichts dabei vor, aber wir akzeptieren diese Eigenschaft, ohne zu fragen nach dem Wie. Ja? Wenn wir fragen, wie ist Allah Hand, da haben wir schon ein Problem. Da haben wir ein Problem. Weil du kannst es nicht sagen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht beschrieben, wie seine Hand ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns nicht beschrieben, wie Allah subhanahu wa ta'ala aussieht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala kann keiner sehen, außer im Paradies können wir die sehen. Können wir Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, wir fragen nach bestimmten Sachen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala nicht erklärt hat. Und die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erklärt haben. Wir akzeptieren diese Eigenschaft, dass es gibt, ohne sie abzulehnen. Aber wir fragen nicht nach dem Wie. Und das ist eine große Sache, wo viele Muslime in die Irre gegangen sind. Und sie haben da einen Fehler gemacht. Die haben gesagt, nee, Allah kann das nicht haben. Allah kann keine Hand haben. Allah kann kein Gesicht haben. Da sagen wir, weißt du das besser oder Allah? Allah sagt im Koran, ich habe ein Gesicht, ich habe eine Hand. Und du sagst nein. Und du was machst? Du interpretierst etwas rein. Du machst also Ta'wil. Ja, du machst eine Interpretation rein. Und das ist die andere Eigenschaft, wenn du sagst, Tahrif, ja, das heißt, du entstellst die Eigenschaften, die im Koran vorhanden sind. Du sagst, nee, mit Hand ist Macht gemeint. Und viele wissen das. Ich sag euch, warum viele da in die Irre gehen. Ja, diese Sache kommt aus dem Arabischen. Weil im Arabischen gibt's eine Sache, die du studierst in der arabischen Sprache, nennt sich Belehrer. Man kann das als Stilkunde, Didaktik, Rhetorik nehmen. Und wenn man da sagt, in meinem übertragenen Sinne mit Hand, dann bedeutet das wirklich Macht. Ja? In der sprachlichen Sinne. Aber diese Sachen sind Glaubensangelegenheiten und diese Sachen wurden uns vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben, wie wir daran zu glauben haben, wie wir das zu verstehen haben. Ja? Wenn ich ein Buch schreibe, dann fragst du mich, wie habe ich das gemeint im Buch? Dann fragst du nicht irgendjemanden da draußen, ja, und sagst, nee, der hat das so gemeint. Und ich sage, nee, ich habe das so gemeint. Ja, versteht ihr? Derjenige, der das Buch geschrieben hat, oder derjenige, der das Buch offenbart bekommen hat, dem es gehört, der weiß am besten, was er damit gemeint hat. Und manche Sachen hat er aus Barmherzigkeit nicht erklärt, damit wir uns nicht darüber Gedanken machen. Und manche Sachen hat er uns aus Barmherzigkeit nicht erklärt, um zu sehen, ob wir dran glauben oder nicht. Weil der Glaube ist nicht, wenn du etwas siehst, dann sagst du, ich glaube dran. Ja, der Glaube ist, wenn du etwas nicht siehst, sagst du, ich glaube dran. Ja, weil es die Wahrheit ist. Subhanallah. Der nächste ist, wala tamthil. Wala tamthil. Das heißt, dass du nichts vergleichst, dass du kein Gleichnis machst mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wir gerade gesagt haben, dass du nicht sagst, Allahs Gesicht ist so wie unser Gesicht. Allahs Hören ist so wie unser Hören. Allahs Existenz ist so wie unsere Existenz. Und wir können uns das nicht vorstellen. Allah hat keinen Anfang und hat kein Ende. Der Mensch ist so beschaffen, er kann verstehen, wenn eine Sache einen Anfang hat und kein Ende hat. Also wir sehen, ja, wir sind irgendwo, haben wir angefangen und wir hören nicht auf, können wir verstehen. Aber wir können nicht verstehen, wie es etwas gibt, das keinen Anfang hat und kein Ende hat. Guck mal bitte. Inshallah. Inshallah, wenn die Frauen nicht mehr hören, Bescheid geben. Das heißt, wala tamthil bedeutet, dass wir ihn nicht vergleichen mit den Menschen und dass wir die Menschen nicht mit Allah vergleichen, wie wir gerade erklärt haben. Und wala ta'til. Ja, wala ta'til bedeutet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir Allah, ich glaube, die Batterien sind hier vielleicht leer. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala keine Attribute, keine Eigenschaften absprechen. Das heißt, wir sagen nicht, dass was Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst sagt, ohne es ihm abzusprechen. Das heißt, wie wir gerade eben gesagt haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat eine Hand, er hat ein Gesicht, er hat sich über den Thron erhoben, er hat das gemacht, dann wir sagen es. Wenn Allah sagt, er sieht, er hört, er existiert, dann akzeptieren wir das. Wir sagen nicht, nein, gibt's nicht, weil ich stelle mir da was anderes vor, es ist komisch. Ja, das ist dann dein Fehler, wenn du etwas Komisches vorstellst, wenn du in deinem Herzen etwas Komisches hast, ist bei dir das Verständnis falsch gelaufen. Aber inshallah sind wir dazu da, um dieses Verständnis richtig darzustellen. Also um nochmal zu festzustellen, wir nehmen die Namen und Eigenschaften und wir werden später nochmal genauer eingehen, ohne Tikif, das heißt ohne zu fragen nach dem Wie. Wala tamthil, ohne Vergleich zu machen. Wala tahrif, ohne eine Interpretation zu machen, wala ta'til, und ohne die Eigenschaften von Gott abzulehnen und sie oder ihm abzusprechen. Das ist nur eine kleine Einleitung zu Tawhid und wir werden inshallah gleich zum Buch übergehen. Ich möchte nur kurz euch ein paar Wichtigkeiten oder Vorzüge erwähnen. Was ist sozusagen der Nutzen von Tawhid? Was für Nutzen habe ich, wenn ich Tawhid lerne? Ich meine, wenn ich bete, okay, ich weiß, wenn ich bete, dann kriege ich Belohnung dafür, aber kriege ich auch Belohnung dafür in Tawhid, wenn ich Tawhid mache? Wir haben gesagt, natürlich, ohne Tawhid, ohne das Verständnis von Tawhid, sind deine Taten sinnlos, sind deine Taten nutzlos. Und das ist das Wichtigste überhaupt, was es gibt. Ja? Das heißt, wenn du Tawhid richtig verstehst, ja, und das ist die wichtigste Säule im Islam, und das richtig praktizierst, dann werden erst deine Taten akzeptiert und sind gültig. Erst wenn du Tawhid richtig praktizierst, richtig verstehst, richtig veränderst, dann werden erst deine Taten gültig und akzeptiert. Denn wie wir vorhin sagten, wenn du fastest, damit die Leute dich sehen, damit die sagen, Mashallah, der fastet aber viel, dann hast du ein Problem. Wenn du betest, oder wenn du Wissen dir aneignest, wenn du sonst irgendwas tust, außer für Allah, ist das für jemand anders tust, dann sind diese Sachen, dann sind diese Taten nicht für Allah und sind ungültig. Und wir kennen den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, am jüngsten Tag, die ersten drei, die gebracht werden, sind derjenige, der viel gespendet hat für Allah, derjenige, der ein Gelehrter war für Allah und derjenige, der gekämpft hat für Allah, subhanahu wa ta'ala. Und das sind die ersten drei, die ins Höllenfeuer geschmissen werden. Subhanallah, wie viele, die werden ins Höllenfeuer geschmissen? Ja, gerade die besten von ihnen. Warum? Weil sie haben ihre Taten nicht für Allah getan. Er wird gebracht, derjenige, der viel gespendet hat, wird gebracht. Was hast du gemacht, mein Diener? Oh ja, Allah, ich habe viel für dich gespendet. Mein ganzes Vermögen habe ich für dich ausgegeben. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, du lügst. Du hast es getan, damit die Leute sagen, ah, guck mal, der Großzügige, der spendet viel für Allah. Dann wird zu ihm gesagt, faqad qil, es wurde schon gesagt, du hast deinen Lohn schon bekommen, du hast schon das, was du wolltest, damit erreicht. Du wolltest, dass die Leute sagen, er ist großzügig, wurde schon gesagt, ab ins Höllenfeuer. Nächste, der Gelehrte, mein Diener, was hast du getan, was hast du gemacht? Ah, ich habe so viel gelernt, mashallah, ich habe das den Leuten beigebracht, dass dein Wort das Höchste ist. Ja Allah, ich wollte, dass sie viel lernen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du hast gelogen, du lügst. Du hast es nur getan, damit die Leute sagen, dass du ein Gelehrter bist. Damit sie sagen, schau mal, Masha'Allah, was für ein Alim, hat er viel Wissen. Oh, sein Bart ist so lang, er hat schöne Kleidung und so. Er sagt, das wurde schon gesagt. Du hast es nicht für mich getan. Das ist Tawhid, dass du es richtig machst. Auch beim Kampf für Allah. Er sagt, warum, was hast du gemacht, mein Diener? Er sagt, ich bin rausgegangen, habe gekämpft, dass dein Wort das Einzige ist, ich habe mich darum bemüht. Er sagt, du lügst. Du lügst, du hast es nicht für dich getan, du hast es getan, damit die Leute sagen, guck mal, was für ein Kämpfer, guck mal, Mashallah, die machen das für Allah. Du lügst. Du hast es getan, damit die anderen Leute das sagen. Ja, und das wurde gesagt, geh ins Feuer. Deswegen, liebe Geschwister, diese Taten sind nicht einfach. Viele denken, Dschihad ist einfach. Viele denken, das Wissen aneignen ist einfach. Viele denken, Beten ist einfach, Fasten ist einfach. Ja? Es ist einfach für denjenigen, der Tawhid richtig verstanden hat. Ja? Es ist einfach für denjenigen, der Tawhid richtig verstanden hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das Gebet ist, das Gebet und die Taten sind sind schwere Taten, sind sehr, sehr schwere Taten, außer der Allah subhanahu wa ta'ala richtig fürchtet. Ja? Außer der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Fürchtet bedeutet hier, dass du verstehst, dass er ein einziger ist. Und dass du Tawhid richtig praktizierst. Auf jeden Fall, nur mit Tawhid werden deine Taten angenommen, haben wir gesagt. Ja, und Tawhid ist die wichtigste Eigenschaft, die der Islam hat. Ja, und das ist das, was uns unterscheidet. Dass wir den richtigen Monotheismus praktizieren, dass wir den richtigen Monotheismus haben. Ja, und natürlich ist Tawhid der Grund für die Rettung von dem Höllenfeuer, wie wir vorhin gesagt haben. Und es kommen ins Paradies. Tawhid gibt dir eine Sicherheit im Diesseits und im Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Und diejenigen, die glauben, ja, und die ihren Iman nicht mit Dhulm, mit Ungerechtigkeit füllen oder bedecken, ja, für sie gibt es Sicherheit und Rechtleitung. Ja, das heißt, Tawhid ist eine Sicherheit und Rechtleitung. Ja? Und Tawhid Natürlich, Tawhid ist Tawhid هو الحكمة من خلق الإنسان والجن. Es ist der Grund, warum wir erschaffen wurden, wie wir vorhin gesagt haben. Und das sind nur einige wichtige Sachen. Es sind zwar wenige, die ich jetzt aufgezählt habe, aber es sind die wichtigsten Sachen. Ja? Allein, dass du davon von dem Höllenfeuer gerettet wirst, dass du ins Paradies kommst, dass du dass es das Wichtigste ist, dass ohne diese Sache deine Tat nicht angenommen haben. Ich denke, das sind die wichtigsten Sachen, die wir wissen sollten über Tawhid, inshallah. Wie gesagt, falls es Fragen gibt, könnt ihr es inshallah jetzt schon aufschreiben, damit es nachher nicht so lange dauert. Dann einfach rüberreichen, Bismillah. Taib, ich möchte mit euch inshallah jetzt ein Buch anfangen. Das nennt sich Usul al-Thalasa, au Thalathat al-Usul. Die drei Grundlagen. Ja? Die drei Grundlagen. Die drei Grundlagen, was sind diese drei Grundlagen, um das kurz zu erklären? Das bezieht sich natürlich auf Tawhid, um den ersten Punkt. Und wir werden erstmal eine ganze Weile über Tawhid reden, damit wir das richtig verstehen. Aber was ist gemeint mit den drei Grundlagen? Und die drei Grundlagen kennt jeder Muslim eigentlich. Das sind die Fragen im Grab, die gestellt werden. Was sind die Fragen? Die erste Frage ist mal Rabbuk. Wer ist dein Herr? Hast du Allah subhanahu wa ta'ala anerkannt, dass er dein Schöpfer ist, dass er ein Einziger ist? Hast du ihm nichts beigesellt? Wer ist dein Herr? Und dies kannst du nur beantworten, wenn du das gelebt hast. Weil jemand kann sagen, ja, ich weiß da jetzt, wenn ich sterbe, dann kann ich einfach antworten. So ist das nicht. Deine Zunge wird nicht erlaubt sein zu reden, wenn du das nicht praktiziert hast, wenn du es nicht gelebt hast. Die zweite Frage, die zweite Grundlage ist, ma dinuk oder man nabiyuk, gibt verschiedene. Wer ist der Mann, der zu dir gekommen ist? Wer ist dein Prophet? Dass du weißt, wer der Prophet ist, wer dieser Mann ist, was hat er gebracht, was hat er gesagt und dass du ihm folgst in seine Sache. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten, sagt, O Muhammad, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, auf dass er euch liebt. Ja? Das heißt, dass wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam anerkennen als Prophet und dass wir ihm folgen. Und das dritte ist, was ist das Buch oder was ist deine Religion? Dass du lernst, was ist der Koran, was ist der Islam und das mit Beweisen. Und darüber geht es in diesem Buch. Und der Sheikh fängt an, er sagt, I'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Er sagt, wisse, und dann macht er ein Bittgebet für dich. Möge Allah dir barmherzig sein. Und das ist ein gewaltiges Bittgebet. Sag, wisse, rahimak Allah. Ja? Sag, möge Allah dir barmherzig sein. Was sollst du wissen? Annahu yajibu alayna, dass für uns alle Pflicht ist, vier Sachen zu lernen. Vier Angelegenheiten zu wissen. Was sind diese Angelegenheiten? Al-Ula, Al-Ilm. Das erste ist das Wissen. Was ist das Wissen? Er sagt, wa huwa ma'rifatullah. Dass du Allah kennst. وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ und dass du seinen Gesandten kennst, seinen Propheten kennst. وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ und dass du den Islam kennst mit Beweisen. Nicht von Hören und Sagen. Wir lernen nicht unsere Religion von Hören und Sagen. Aber was hat er gesagt? Oh, ich nehme das mal. Nein, mit Beweisen. Immer wenn dir jemand kommt, eine Sache von Religion, dann sagst du, bitte sag mir den Beweis. Bring mir den Beweis. Und ich habe dieses Buch ausgewählt, weil dieses Buch 99% nur Beweise aus dem Koran bringt. Er sagt eine Sache und er bringt den Beweis aus dem Koran. Und er wird dir gleich Beweis für diese Sache bringen, was er sagt. Er sagt, das erste ist Wissen sich aneignen. Ja? Zweites, الثاني, العملو به, dass du danach handelst. Das heißt, du lernst eine Sache, dann du handelst danach. Nicht, du machst eine Kfz-Ausbildung und dann sagst du, okay, ich habe keine Lust jetzt, das zu arbeiten. Nein, du lernst, du kriegst das Wissen und dann arbeitest du ja danach. Genauso ist es im Islam. Du kriegst das Wissen, du lernst das Wissen im Islam. Die Grundlage der Tawhid. Ja, wir haben gesagt, nicht jeder muss Alim werden, Gelehrter werden. Nein, sondern die Grundlage verstehen. Und wenn du das gelernt hast, das Handeln danach. Das dritte, الثالث, الدعوة إليه. Das Aufrufen dazu. Dass wenn du eine Sache weißt, sicher weißt, nicht du denkst, es zu wissen, du glaubst es zu wissen, dann richtig verändern es und weißt. Und sie praktizierst, ist ganz wichtig. Viele rufen zu einer Sache, die sie nicht praktizieren. Das ist ganz gefährlich. Ja, dass du Sachen praktizierst und dann dazu aufrufst. Beispiel, du hast jetzt gelernt, wie man betet. Ja, du betest und dann nimmst du deinen kleinen Bruder oder deinen Bruder, der nicht betet oder deine Schwester, der nicht betet und dann erklärst du das Gebet. Guck mal, Gebet, so und so, warum ist das wichtig? So betet man. Du erklärst dann. Das heißt, du rufst dazu auf. Und das vierte, Und das vierte ist, As-sabru ala al-adha fi. Die Geduld beim Aufrufen dazu. Oder die Geduld, wenn du das dazu aufrufst, wenn dir etwas Schlechtes dabei passiert. As-sabru ala al-adha fi, wenn dir etwas Schlechtes beim Aufruf passiert. Dass du geduldig bist. Diese vier Sachen sind wichtig. Das heißt, Wissen, das danach Handeln, das Aufrufen dazu und die Geduld, wenn dir Schaden zugefügt wird, weil du dazu aufrufst. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die heute vernachlässigt wird. Wo ist der Beweis? Also der Sheikh bringt den Beweis. Er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Er sagt, der Beweis ist das Wort Allahs. Er fängt dann an im Namen Allahs, Allah des Barmherzigen. وَالْعَصَرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Er sagt, wal asr, was ist damit? Er sagt, wal asr, beim Zeitalter oder bei der Zeit. Innal insana lafi khusr. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei der Zeit. Und die Zeit ist das Gewaltigste, was es überhaupt gibt in unserer Zeit. In unserem Leben sozusagen, in unserem Dasein. Was ist die Sache, die dich hindert, in Vergangenheit und Zukunft zu gehen? Die Zeit. Was hindert dich daran, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein? Die Zeit. Ja? Also die Zeit, man kann darüber viel reden, aber die Gelehrten haben gesagt, Al-Asr, die Zeit, ist das Gewaltigste, ist eine der gewaltigsten Sachen, wo Allah subhanahu wa ta'ala drauf schwört. Und, ganz wichtig, Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf was er will. Und wir dürfen nur auf Allah schwören, weil er das Einzige ist, was heilig ist. Ja, wir dürfen nicht sagen, ich schwöre beim Grab meiner Mutter, ich schwöre bei meinen Kindern. Die sind nicht heilig. Ja, die sind zwar gewaltig bei deinem Herzen, aber du darfst darauf nicht schwören. Wir kommen darauf, inshallah, später. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala auf eine Sache schwört, dann ist sie gewaltig. Und dann sagt er, innal insana lafi khusr. Er sagt, wahrlich, der Mensch, das heißt, alle Menschen sind verloren. Sind im Verlust. Alle Menschen sind verloren. Wer nicht? Er sagt, illa alladhina amanu. Außer derjenige, der glaubt. Amanu. Es ist wichtig. Wie kannst du glauben, ohne zu wissen? Das heißt, hier ist der erste Beweis. Ja, für sein Wissen, die erste Tat, al-amal, das Wissen ist amanu. Das heißt, du glaubst. Glauben kannst du nur mit Wissen. Das heißt, du musst dir Wissen aneignen, um zu glauben. Erster Beweis. Was zweite Beweis? Wa amilu salihat. Und rechtschaffene Werte tun. Beweis für die zweite Sache, die er gebracht hat. Das Handeln danach. Die dritte Sache war was? Das Aufrufen dazu. Dann sagt er, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. Die sich zur Wahrheit aufrufen. Die sich gegenseitig zur Wahrheit rufen. Die sich die anderen Menschen zur Wahrheit rufen. Was war die vierte Angelegenheit? وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى. Das geduldig sein, wenn du jemanden zu aufrufst, wenn dir Schaden passiert. Er sagt, وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Und sich aufrufen zu Sabr, zu Geduld. Hier ist der Beweis. Er bringt noch einen Beweis und er sagt, قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمُ اللَّهِ. Imam Shafi hat gesagt, لَوْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ حُجَّةً إِلَّا هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ. Also sinngemäß hat Imam Shafi gesagt, hätte Allah nichts außer diese Sure, außer diesen Kapitel vom Koran herabgesandt für die Menschen, dann hätte es ihnen gereicht. Warum? Da ist alles drin, was du brauchst. Amenu. Amenu heißt, du musst dir Wissen aneignen. Also, wir gehen lernen. Das heißt, wir tun die Taten. Und wir rufen uns zur Wahrheit. Und wir sind geduldig bei der Sache und wir rufen uns gegenseitig zur Geduld. Aber er bringt noch einen Beweis. Er sagt, er sagt, وقال البخاري, Imam Bukhari in seinem Buch hat ein Kapitel mit باب العلم قبل القول والعمل. Das Kapitel des Wissens bevor Taten und Worte. Das heißt, das Wissen kommt zuerst, dann kommen die Worte und Taten. Er bringt das als Beweis. Und ein anderes Mal inshallah können wir erklären, wer Imam Bukhari ist. Auf jeden Fall ist er ein großer Hadith-Gelehrter, kurz gesagt, ein großer Hadith-Gelehrter. Er hat das Buch Al-Bukhari geschrieben. Sein Name ist Muhammad ibn Ismail. Er kommt aus der Gegend von Bukhara. Und er ist, sein Werk ist das authentischste Werk von den Überlieferungen, von den Aussagen und Taten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt kein Buch, das authentischer ist nach dem Koran außer seins. Und dann sagt er weiter, was, er bringt noch einen Beweis. Er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, er sagt, noch ein Beweis ist, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Er sagt, wisse, dass Allah ein Gott, dass es keinen Gott gibt außer Allah, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, dann bitte um deine Sündenvergebung. Wo ist der Beweis? Er sagt, fa'lam, wisse. Das heißt, Beweis für das Erste, wisse, dass Allah einer ist. Wisse. Das heißt, wissen. Du musst dir Wissen aneignen. Und dann, wastaghfir li dhanbik. Dann kommt die Tat. Dann bitte Allah um Vergebung für deine Sünden. Erst wisse. Und da, weil, wie kannst du um eine Sache um Vergebung bitten, du weißt nicht, dass sie falsch ist? Ha? Wie kannst du eine Sache tun, du weißt nicht, wie es funktioniert? Ha? Das sind diese Sachen, die er als Beweis bringt, subhanallah. Und das ist eine Einführung, die er selbst gemacht hat. Und es geht auf den, es geht der Sheikh, rahimullah, auf die erste Säule ein. Ja, und das ist der Glaube an Allah. Und er erklärt uns das. Er sagt, i'lam rahimakallah. Wisse, möge Allah dir barmherzig sein. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail. Es ist Pflicht für jeden Muslim und jede Muslime, diese drei Sachen zu lernen, zu wissen. Pflicht für alle. وَالْعَمَلُ بِهِنْ, und danach zu handeln. Welche sind diese drei Sachen? Welche sind diese drei Sachen? Er sagt, das Erste, أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتُرُكَنَا هَمَلًا. Er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, uns versorgt und uns nicht einfach so im Stich gelassen hat oder uns einfach so auf die Erde geschmissen hat und so tut, was ihr wollt. Oder euch nicht zufällig, dass ihr nicht zufällig entstanden seid. Das heißt, das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und was noch? بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا. Das heißt, er hat uns nicht einfach so im Stich gelassen. Sogar er hat uns Gesandte gesandt, Botschafter, Postboten gesandt von ihm. Ja? Gesandt, damit du uns leiten, damit du uns sagen, schaut mal, hier geht's lang, das müsst ihr tun, das macht ihr. So funktioniert das. Und dann sagt er, فَمَنْ أَتَاهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ, wer ihnen gehorcht, den Gesandten, kommt ins Paradies. وَمَنْ عَسَاهُ دَخَلَ النَّارِ, und wer ihnen widerspricht, der kommt ins Feuer. Und das ist unser Verständnis. Ja? Das ist unser Verständnis, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat und uns versorgt. Und uns nicht einfach so auf der Erde im Stich gelassen hat. Dass er uns Gesandte gebracht hat, die uns sagen, mit der Botschaft von Allah, die einen Brief bringen von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Anleitung für dein Leben. Ja? Die Gesandten sind nur Postboten. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ. Uns obliegt nur die überbringende Botschaft. Ja? Und wer die leugnet, der ist blöd. Wisst ihr warum? Kennt ihr irgendjemand, der sagt, es gibt keinen Postboten? Die Briefe kommen einfach so bei mir rein? Ja, gibt's nicht. Aber der weiß, der Postbote kommt, jemand muss kommen und die Sachen hinbringen. Und so ist das. Ja? Das heißt, die Gesandten sind nichts anderes außer Postboten, die uns Briefe bringen von Allah subhanahu wa ta'ala. Von deinem Schöpfer. Und diese Briefe, die sie bringen, sind nichts anderes außer eine Anleitung für dein Leben. Wie du's lebst. Eine Anleitung, wenn du diese Anleitung folgst, dann wird es dir gut gehen. Im Diesseits und im Jenseits. Wenn du es nicht tust, dann vielleicht hast du Spaß im Diesseits, aber im Jenseits, dein ewiges Leben, das wird verloren sein. Möge Allah uns bewahren. Er sagt, wo ist der Beweis dazu? Jetzt, er hat eine Aussage getätigt, es bringt der Beweis. Deswegen liebe ich dieses Buch. Er bringt eine Aussage und er bringt einen Beweis. Er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, und der Beweis dafür ist, إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. Er sagt, wir haben euch Gesandte geschickt, als Zeugen über euch. Ja? كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا, so wie wir auch zu Pharaon einen Gesandten geschickt haben. فَعَسَى فِرْعَوْنُ رَسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا فَبِيلًا, und er hat abgelehnt. Er war ungehorsam. Er wollte das nicht. So haben wir ihn schlimm ergriffen. Ja? Wir wissen, Pharaon ist ertrunken im Wasser. Subhanallah. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, die jeder Muslim und jeder Muslime wissen sollte, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحدا في عبادته. dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden sein wird, wenn du ihm etwas in der Anbetung beigesellst. Wenn du ihm etwas in der Beigesellst. Also wenn du eine Tat machst für Allah und für jemand anders. Ja, das heißt, es geht um die Sachen oder der Anbetung. Die Sachen, die Anbetung sind. Ja? Das heißt, wenn du betest, dann betest du für Allah. Und dann kommen zum Beispiel Leute rein und dann machst du dein Gebet schöner. Das heißt, du hast zwar für Allah gemacht, aber auch für die Menschen. Du hast was beigesellt. Oder vielleicht sogar nur für die Menschen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala ist damit nicht zufrieden, wenn du ihm etwas beigesellst in der Anbetung. La malakun muqarrab. Sei es auch ein nahestehender Engel. Wala nabiyyun mursal. Oder ein entsandter Prophet. Das heißt, du nimmst keinen Engel als Gott oder als Vermittler oder sonst etwas. Und weder nimmst du einen Gesandten, noch irgendjemand anders, noch eine Flasche, noch ein. Manche bieten Elefanten und Kühe an, manche bieten das an. Die Heilige. Allah ist damit nicht zufrieden, dass du Sachen, dass du jemand anders neben ihm oder ihm etwas beigesetzt. Wo ist der Beweis? Er sagt: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Er sagt: wahrlich, die Gebetshäuser gehören Allah alleine, so betet niemanden an außer Allah. Betet niemanden an außer Allah. Ha? فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Das dritte Angelegenheit, die jeder Muslim wissen sollte, ist, أن من أتى الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Er sagt, wenn jemand den Gesandten gehorcht und Allah eins macht, so ist es ihm nicht erlaubt, Schutz zu suchen bei denen, die Allah und seinen Gesandten bekämpfen, oder Freundschaft zu suchen, die Allah und seinen Gesandten bekämpfen. Stell dir vor, viele verstehen das natürlich falsch. Und er sagt sogar hier, selbst wenn es dein engster Verwandter ist, selbst wenn es dein Vater und Mutter ist, stell dir vor, du hast einen besten Freund und dieser beste Freund hat nichts zu tun, außer die ganze Zeit deine Mutter und deinen Vater schlecht zu machen. Und er flucht über sie und redet schlecht über sie. Kannst du mit dieser Person ein Freund sein? Kannst du nicht. Und Allah und sein Gesandter sind uns lieber als unsere Mutter und unsere Vater. Weil Allah hat uns unsere Mutter und unseren Vater gegeben. Allah hat uns alles gegeben, was wir haben. Deswegen ist er lieb. Wie können wir also Freundschaft haben? Oder wie können wir Schutz suchen bei jemandem, der die Leute bekämpft? Der Allah bekämpft, der gegen Allah und seinen Gesandten redet? Du musst dir ganz einfach vorstellen. Du willst Freundschaft eingehen oder du suchst bei jemandem Schutz, der eigentlich gegen dich ist. Ja? Wie geht sowas? Das funktioniert nur andersrum. Wie die Muschrikin damals gemacht haben. Sie haben den Propheten bekämpft, aber trotzdem sind sie mit dem Geld hingegangen und sagen: Kannst du bitte darauf aufpassen? Ja, warum? Weil die wussten, er ist der Ehrliche, er ist der Aufrichtige. Das funktioniert nur andersrum. Nur bei demjenigen, der die Wahrheit hat. Aber du kannst nicht mit jemandem Freundschaft angehen, logisch gesehen. Ja, wir sagen logisch gesehen. Wir reden nicht von Leuten, die neutral sind. Die sagen: Ja, mach du deine. Kein Problem, du hast mit dem Freundschaft, ist kein Problem. Aber jemand, der Allah und seinen Gesandten bekämpft, ist schlimmer als jemand, der deine Mutter und deinen Vater bekämpft. Subhanallah. Oder kannst du es ertragen, dass neben dir die ganze Zeit deine Mutter beleidigt wird? Kannst du nicht, oder? Oder kennt ihr jemanden, der das schafft? Nein. Und so muss es sein. Es ist sogar für die Muslime, die Gläubigsten, schlimmer, wenn Allah die ganze Zeit beleidigt wird und wir haben ihn als Freund. Das funktioniert nicht. Wo ist der Beweis? Und das wird inshallah als Abschluss sein für heute. Er sagt: La tajidu qawman yu'minuna billah. Ja, und du findest kein Volk, das an Allah glaubt. Und an den jüngsten Tag. Yuaduna man hadda Allah wa rasuluh. Das heißt, die lieben die Allah und seinen Gesandten bekämpfen. Das heißt, du findest kein Volk, die an Allah und seinen Gesandten glauben und an Allah und den jüngsten Tag glauben, die diejenigen lieben, die Allah und seinen Gesandten bekämpfen. Das heißt, sowas gibt es nicht. وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ. Sei es auch ihre Väter, ihre Söhne, ihre Geschwister oder ihre Familien. Ja? Das heißt, die sind mit diesen Leuten nicht Freundschaft. Natürlich, deine Familie solltest du nicht leugnen und so. Du sollst mit ihnen gut umgehen und so weiter. Aber du kannst nicht mit ihnen auf einer Wellenlänge sein. Du kannst nicht mit ihnen befreundet sein. Du kannst diese Sache, weil sie bekämpfen das, was du liebst. Diese Sache funktioniert nicht. Sagt: Ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minh. Diejenigen, die glauben, ja, an Allah und den jüngsten Tag, hat in ihre Herzen, Allah hat in ihre Herzen Glauben geschrieben und hat sie gefestigt durch eine Seele von ihm. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Und er lässt sie in ein Paradies eingehen, in ihm Flüsse fließen, für immer und ewig da zu bleiben. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah ist zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit ihm. أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ. Das ist die Partei Allahs, übersetzt man das mal. Das sind die Leute Allahs, das sind das Volk Allahs, das sind die Leute, die an Allah geglaubt haben. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sozusagen eine rhetorische Frage. Wird dann die Partei Allahs oder die Leute Allahs nicht die Siegreichen sein? Ja, sozusagen sagend, das sind die Leute, die erfolgreich sein werden, die an Allah und seinen Gesandten glauben und diese Sachen richtig verstehen. Das war's inshallah für heute mit dem ersten Teil von diesem Buch. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.